Unter den Journalisten, die sich zu meinem Buch äußerten, gehörten Schirmacher und einige wenige andere zu der kleinen Minderheit, die es wirklich gelesen hatte. Tendenziöse bzw. rundweg falsche Wiedergaben der Inhalte waren in der Presse umso stärker verbreitet, je liberaler und linker die entsprechenden Medien nach ihrer Selbsteinschätzung waren. Durch einen besonders hohen Anteil schlichtweg falscher bzw. verleumderischer Wiedergaben der Inhalte meines Buches zeichneten sich die Frankfurter Rundschau, der Berliner Tagesspiegel, der Stern und die Süddeutsche Zeitung aus. Letztere hatte allerdings auch am 5. September Klaus von Donanis Aufsatz gedruckt, in dem mich dieser verteidigte. Einige Wochen nach der Veröffentlichung meines Buches, am 3. Oktober 2010, traf ich auf dem Münchner Oktoberfest Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Bei der zweiten Maß Bier sagte ich zu ihm: »Seien Sie ehrlich, Herr Prantl, Sie haben mein Buch doch gar nicht gelesen.« Er zögerte kurz und antwortete: »Ich habe angefangen, aber ich habe dann aufgehört, weil ich es nicht aushielt.« Ich wechselte das Thema, der Punkt war ja gemacht. Die tendenziöse Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung hielt aber an. Darum zögerte ich lange, ehe ich im Mai 2011 einem Treffen mit dem SZ-Redakteur Stefan Klein zustimmte, der ein Porträt über mich erstellen wollte. Im Vorfeld unseres Treffens besuchte Stefan Klein am 3. Mai 2011 eine Lesung, die ich in Waltrop im Ruhrgebiet hielt. Über diese Lesung erschien bei www.süddeutsche.de wenige Tage später ein Artikel, der von herabsetzenden Adjektiven und frei erfundenem nur so strotzte. Empört rief ich Stefan Klein an, was das denn solle. »Er habe den Artikel nicht geschrieben«, sagte er mir. Er habe aber den Kollegen bei www.süddeutsche.de angerufen, der ihn geschrieben habe, und ihm gesagt, dass er ihn in Waltrop gar nicht gesehen habe. Daraufhin habe der Kollege gestanden, dass er auch gar nicht dort gewesen sei. Er habe seinen Bericht aus dem Internet zusammengeschrieben. Dieser Geschichte könnte ich viele ähnliche anfügen, belasse es aber bei diesem Beispiel. Wenn man die Presse im Herbst 2010 einige Wochen verfolgte, so konnte man bis in Formulierungsdetails hinein nachvollziehen, wo der eine Journalist, der das Buch nicht gelesen hatte, von einem anderen abschrieb, bei dem aufgrund sachlicher Falschaussagen ebenfalls nachweisbar war, dass er es nicht gelesen hatte. Die qualitativen und ethischen Mängel unseres Pressewesens kannte ich ja aus jahrzehntelanger politischer Erfahrung. Dass es so schlimm war, hatte ich allerdings doch nicht vermutet. Ich erinnerte mich an Arthur Schopenhauer. In der Vorrede zur ersten Auflage von »Die Welt als Wille und Vorstellung« erklärt er dem Käufer, dass er ein Buch, auch ohne es gerade zu lesen, doch auf mancherlei Art zu benutzen weiß. Es kann, so gut wie viele andere, eine Lücke in seiner Bibliothek ausfüllen, wo es sich, sauber gebunden, gewiss gut ausnehmen wird. Oder endlich, er kann ja, was gewiss das Beste von allem ist und ich besonders rate, es rezensieren. Ich hatte nicht geahnt, dass so viele Journalisten Schopenhauers Ratschläge beherzigen. Ich teile die Schwäche der wohl meisten Autoren, die darin besteht, sich über Lob zu freuen und über Kritik zu ärgern. Nach wenigen Wochen hatten die wichtigsten Pressestimmen und Rezensionen, freundlich vom Verlag für mich gesammelt, bereits 3 Leitsordner gefüllt. Bald begann auch der Reigen der Bücher zur Sarrazin-Debatte zu erscheinen. Im März 2011 gab ich mir einen Ruck und las sämtliche Bücher und andere kritische Beiträge, die mein Buch nach sich gezogen hatte, im Zusammenhang durch. Einige Wochen und etwa 400 beschriebene Karteikarten später überlegte ich, was zu tun sei. Ich hatte mittlerweile Anregungen für mindestens 5 weitere Bücher. Ich hatte verstanden, dass viele Kritiker mich respektierten, mich andere dafür aber umso mehr hassten. Indem ich mich in die unterschiedlichen Argumentationsstränge vertiefte, hatte ich die Wahl, mich nacheinander zum Experten für Demografie, Entwicklungspsychologie, frühkindliche Bildung, Anthropologie, Ethnologie, Migrationsforschung, Islamforschung und Rassismusforschung auszubilden. In nächtlichen Träumen entstand ein Opus Magnum von geradezu Humboldtschen Ausmaßen vor meinem inneren Auge. Nur musste ich das jenen zumuten, die mein Buch schätzten? Und würden das neue Werk jene lesen, die das alte verabscheuten, ohne es gelesen zu haben? Nicht nur ich antwortete auf beide Fragen mit Nein, sondern auch jene, die ich um ihre Meinung bat.